haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die alten Griechen. Der Regen trommelte draußen einen einsamen Marsch. Irgendein Idiot hatte wieder mal die Himmelspforte nicht zugemacht. Und prompt ist der Herbst abgehauen, um uns Erdenbürger mit Nebel und Wasser zu kühlen. Mir konnte es recht sein. Meine Lieblingsjahreszeit ist der 12. August, Punkt 13 Uhr. Und darauf konnte ich jetzt wieder eine Weile warten. Doch ich war nicht der Einzige, der wartete. Er stand vor meinem Büro und sah aus, wie die meisten Ehemänner aussehen, ein wenig abgestanden. Ich ließ ihn rein. Er setzte sich. Kurz ist mein Name. Macht nichts, meiner ist auch nicht besonders lang. Ich komme wegen meiner Frau. Ich weiß schon. Bitte? Sie betrügt sie mit ihrem besten Freund. Aber das kann nicht sein. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich weiß. Früher hat man deswegen Leute verbrannt. Aber meine Frau ist... Was denn? Sie haben sie umgebracht? Nein. Um Himmels Willen, so verstehen Sie doch. Sie ist weg. Verschwunden. Also doch ein Liebhaber. Das kann nicht sein. Mit Ihrer Einstellung säßen wir heute noch am Lagerfeuer und würden die Erde als flache Scheibe beschreiben. Sie muss entführt worden sein. Gekidnappt, verstehen Sie? Haben sich die Entführer schon bei Ihnen gemeldet? Nein, aber ich bin sicher, dass es so ist, weil, dass sich Petra, so heißt meine Frau, also, dass Petra einen Liebhaber hat, das... Das kann nicht sein, ja. Helfen Sie mir, Maloney. Es schien das Übliche zu sein. Mann sucht seine Frau, die vermutlich gar nichts mehr von ihm wissen will. Maloney liefert Beweise. Mann klappt zusammen, Maloney tröstet. Mann bringt sich um, Honorar geht flöten. Whisky tröstet Maloney. Es war Herbst geworden. Der Mann mit dem kurzen Namen begann ein wenig zu schluchzen. Ich versuchte, ihn aufzumuntern. Wie wär's? Wir gehen jetzt einen trinken und dann suchen wir für Sie eine neue Petra. Ich kenne da eine Bar, die ist voll von Petras. Aber ich will meine Petra, nicht irgendeine. Dem Mann war nicht zu helfen. Ich tat es trotzdem und nahm den Fall an. Er klammerte sich an meine Hand und bedankte sich. Dann rückte er endlich mit einigen Details heraus. Am liebsten haben wir es am frühen Morgen getrieben. Interessant. Und wann machten Sie das Frühstück? Das geht seinen Dreck an, Maloney. Schon gut. Wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Und jetzt erst suchen Sie nach ihr? Ich wusste ja nicht, dass sie verschwunden ist. Da soll man einer draus schlau werden. Sie ging vor 3 Wochen mit einer Freundin in die Ferien. Ihre Freundin hatte eine Reise für 2 gewonnen, ja, und da ist Petra mitgegangen. Und Ihre Freundin ist auch verschwunden? Nein, das ist es ja gerade. Die beiden haben sich in der letzten Ferienwoche zerstritten. Sie sind dann getrennte Wege gegangen. Petra zog in ein anderes Hotel. Ja, und am Flughafen ist sie nicht aufgetaucht. Ihre Freundin flog zurück und sagte mir gestern, dass Petra verschwunden sei. Das klang schon wesentlich interessanter. Der Mann mit dem kurzen Namen schob mir ein Foto seiner Petra rüber. Er hatte schon recht. So eine Petra findet man nicht so schnell wieder. Das Original hatte schwarze Haare und einen Blick, der Schlangen hypnotisieren konnte. Sie ist einmalig, Maloney. Wer ist das nicht? Und wo waren die beiden in den Ferien? Auf Samos. Das ist eine griechische Insel. Das geht ganz schön in die Spesen. Lassen Sie das meine Sorge sein. So etwas hört unsereins natürlich gern. Ich schaute aus dem Fenster. Der Regen war jetzt schon ein wenig wärmer geworden und auf dem Asphalt hörte ich das Meer rauschen. Der Mann mit dem kurzen Namen ging und ich blieb noch eine Weile sitzen. Dann kaufte ich eine Zeitung und schaute mir den Wetterbericht an. Danach tat ich, was ich in solchen Situationen immer tue. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder. Schenk noch mal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder. Einige meiner Nachbarn konnten ihre Begeisterung nicht mehr im Zaum halten. Ich sang noch ein wenig weiter. Dann ging ich zu jener Frau, die mit Petra in den Ferien war. Sie war braun gebrannt und hatte grüne Augen. Richard hat mir gesagt, dass Sie kommen werden. Wer ist Richard? Richard Kurz, Petras Mann. Haben die beiden eine gute Ehe? Wie man's nimmt. Gestritten haben sie sich nie. Aber? Richard ist ein sympathischer Langweiler. Da gibt's keinen Streit. Die beiden verliebten sich, als es Petra nicht besonders gut ging. Der richtige Mann zur richtigen Zeit. Aber die Zeiten ändern sich. Und mit ihnen die Männer. Es gibt da etwas, das ich Richard nicht gesagt habe. Dachte ich's mir doch. Nehmen Sie mich mit nach Samos? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Wie heißt der Mann? Ein alter Grieche. Papandreou heißt er. Doch nicht etwa der Papandreou. Wieso? Kennen Sie ihn? Ich buchte noch am selben Tag. Am nächsten Morgen saßen wir im Flugzeug. Sie hieß Angela und schien sich keine großen Sorgen um ihre Freundin zu machen. Sie rauchte ununterbrochen und ich trank ununterbrochen. Es gibt Menschen, die sich in gewissen Dingen fabelhaft ergänzen. Nehmen Sie das Riesending immer mit auf Reisen? Ich habe mich so an das Ticken des ollen Dings gewöhnt, dass ich ohne die Standuhr nicht mehr schlafen kann. Und weshalb haben Sie die Schwimmweste angezogen? Na, weshalb wohl? Ich bin nicht Schwimmer. Wie sagten Sie, heißt der alte Grieche, mit dem Petra tortelte? Papandreou. Aber der Kerl hat doch schon eine junge Frau, die ihm seine Gesundheit ruiniert. Nicht der Papandreou. Nikos Papandreou. Ein weitgereister Mann, spricht 5 Sprachen und sieht aus wie eine ergraute Statue. Scheint nicht Ihr Typ zu sein, Angela. Nein, auch nicht Petras Typ. Deshalb haben wir uns auch gestritten. Es war mir völlig unbegreiflich, wie sie ihren Langweiler gegen dieses Fossil eintauschen konnte. Dabei waren die Strände voll von gut aussehenden Männern. Ihre grünen Augen wurden noch ein wenig grüner. Ihr Blick verlor sich in der Erinnerung. Langsam dämmerte mir, weshalb Angela unbedingt noch einmal nach Samos fliegen wollte. Mir fiel ein, dass ich keine Badehose eingepackt hatte. Wir landeten sanft. Angela hustete und ich wankte ein wenig. Ich trug meine Standuhr unter dem Arm. Die Zöllner suchten in ihr nach weißen Pülverchen, fanden aber nur 2 Kilo reinsten Staub. Wir nahmen ein Taxi zum Hotel. Es ist das gleiche Hotel. Petra zog in der letzten Woche aus. Sie sagte nicht wohin, aber vermutlich zog sie zu dem alten Griechen. Haben Sie seine Adresse? Nein, aber ich hatte das Gefühl, dass hier alle den alten Papandreou kennen. Das werden wir ja gleich sehen. Hey Sie, Taxifahrer, do you understand English oder Deutsch? Sie, Deutsch. Ich Gastarbeiter in Deutschland. 5 Jahre. Viel Ordnung in Deutschland. Kennen Sie einen Papandreou? Er blieb einfach stehen und öffnete die Tür. So etwas passiert einem nur in der Spätsaison. Er fluchte noch laut über die Sozialisten und meinte, dass alles in den 70er Jahren viel besser gewesen war. Dann fuhr er weg und wir gingen zu Fuß weiter. Das war einer von denen, die der Militärdiktatur nachtrauern. Idioten gibt's in jedem Land. Aber die jungen Griechen, die sind ganz anders. Mit denen werden Sie sich auch kaum über Politik unterhalten haben. Ich glaube, Sie sind da auf einer falschen Spur, Maloney. Vorerst sehe ich weit und breit keine Spur. Und meinetwegen können Sie mit ganz Griechenland einen kulturellen oder sonst wie gearteten Austausch pflegen. Die eine Hälfte Griechenlands genügt mir vollkommen. In der Hotelhalle stürzte sie sich auf einen dunkelhaarigen Vertreter dieser einen Hälfte Griechenlands. Ich trank noch einige Gläser und legte mich erst mal hin. Bekanntlich gibt's der Herr den Seinen im Schlaf. Und tatsächlich, ich träumte davon, mich im Schlaf weiterzubilden. Kalimera, Moussaka, auch nicht. Evcharisto, ach Scheiße. Na, ist der Whisky alle, Maloney? Sie denken auch immer nur an das eine. Dabei habe ich gerade im Schlaf Griechisch gelernt. Und ich habe im Wachzustand Papandreou ausfindig gemacht. Wunderbar. Dann besuchen wir die alte griechische Statue am besten gleich. Bei diesen alten Griechen weiß man nie, wann sie zu Staub zerfallen. Ich habe mich auch noch ein wenig umgehört. Niemand hat Petra in den vergangenen Tagen gesehen. Und seit 3 Tagen wird eine andere Touristin vermisst, eine Holländerin. Glauben Sie, dass da ein Zusammenhang besteht? Weiß der Zeus, was hier womit einen Zusammenhang hat? Langsam habe ich ein sehr ungutes Gefühl. Vielleicht ist ja doch etwas passiert. Sie sah jetzt aus wie eine Nebendarstellerin in einem Hitchcock-Film. Ein wenig verängstigt, aber auch sehr neugierig und fasziniert von dem Gedanken, dass in irgendeinem Kofferraum die Leiche ihrer Freundin liegen könnte. Wir nahmen ein Taxi und fuhren zu Papandreou. Dieser erwartete uns schon auf seiner sonnigen Terrasse. Sie sind also Petras Freunde? Schrecklich, wenn man sich auf diese Art und Weise kennenlernt, nicht wahr? Wieso? Was ist mit Petra? Ja, wissen Sie denn noch nicht, was passiert ist? Los, raus mit der Sprache. Was ist mit Petra Kurz? Heute Morgen wurde ihre Leiche an dem Strand gespielt. Aber das kann nicht sein. Ja, das hätte Richard Kurz jetzt auch gesagt. Und Sie sind sicher, dass es sich um Petra handelt? Die Polizei ist sich sicher. Ihr Pass wurde von einem Fischer gefunden. Er hing in seinem Netz drin. Ihr Mann ist schon unterwegs, um sie endgültig zu identifizieren. Auch wenn das nicht so leicht sein wird. Was soll denn das heißen? Die Leiche lag schon einige Tage im Meer und ist vermutlich einige Male gegen die Felsen gespült worden. Kein schöner Anblick. Sie haben sie gesehen? Ja. Es hatte sich herumgesprochen, dass sie einige Tage bei mir war. Und Sie haben natürlich keine Ahnung, was passiert ist. Sie war 3 Tage bei mir, aber nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Ich bin ein weit gereister Mann. Ich liebe Sprachen und ich verehre schöne Frauen. Ein kulturelles Interesse, Sie verstehen. Glauben Sie ihm kein Wort, Maloney. Und wann haben Sie Petra Kurz zum letzten Mal lebend gesehen? Vor 5 Tagen. Damals besuchte mich eine andere Bekannte, eine Holländerin. Die beiden haben sich sehr gut verstanden und sind dann zusammen weggegangen. Ich weiß nicht, wohin. Glauben Sie ihm kein Wort, Maloney. Wenn ich auch ständig den gleichen Satz vor mich hinbrabbeln würde, kämen wir keinen Schritt weiter. Ich kann ja gehen. Ja, und das tat sie dann auch. Ich hatte keine Veranlassung, sie zurückzuhalten. Sie war weder verdächtig, noch war sie eine potenzielle Auftraggeberin. Ich trank noch 2 Usos und verabschiedete mich dann von Papandreou. Das Taxi war mit Angela weggefahren. Ich ging zu Fuß. Unterwegs kam mir ein Jeep entgegen. Eine Blondine saß darin, vermutlich ein neues kulturelles Studienobjekt von Papandreou. Im Hotel erwartete mich der Ehemann der Verblichenen. Er war noch der Alte. Das kann nicht sein, Maloney. Haben Sie sie identifiziert? Ich kann das alles nicht verstehen. Petra, Sie... Es war schrecklich, Maloney. Ihr Gesicht, es ist... Das kann doch einfach nicht sein. Was werden Sie jetzt tun? Ich muss wieder zurück. Das Geschäft, Sie verstehen? Angela werde ich mitnehmen. Aber mein Auftrag gilt noch, Maloney. Finden Sie heraus, was genau geschehen ist. Ich brauche Klarheit, Maloney. Wenn es etwas gibt, das mich mit einem Menschen wie Richard Kurz verbindet, dann ist es der Wunsch nach Klarheit. Ich holte in meinem Zimmer das Griechisch-Wörterbuch und ging zur Polizei, um einige Informationen zu erhalten. Der Wachhabende war ein großer Fan von Fernsehdetektiven. Wir unterhielten uns prächtig und blätterten dabei gemeinsam im Fremdsprachenbuch. Nach 4 Stunden und 5 Usos hatte ich, was ich brauchte. Der Fall war so gut wie gelöst. Ich nahm ein Taxi und fuhr noch einmal zu Papandreou. Auf seinem Privatstrand räkelte sich die Blondine. Sie war allein. Ganz schön einsam hier draußen. Das ist ein Privatstrand. Wenn Sie vor dem Jeep eine Sonnenbrille getragen hätten, wäre ich jetzt nicht hier. Haben Sie sich etwa in meine Augen verliebt, Maloney? Sie sind doch dieser Privatschnüffler. Papandreou hat mir von Ihnen erzählt. Und Sie hoffentlich auch gewarnt, Petra. Sie sind doch Petra Kurz. Haare kann man färben, aber die Augen bleiben und ihre sind tatsächlich einmalig. Da hat Ihr Mann schon recht. Für meinen Mann bin ich tot. Genau genommen war ich das schon, bevor ich hierher kam. Manchmal muss man erst sterben, um richtig leben zu können. Aber muss man das denn gleich so wörtlich nehmen? Weiß mein Mann, dass ich noch lebe? Ich konnte sie beruhigen. Wieder einmal gehörte ich zu den wenigen Auserwählten, welche die Wahrheit wussten. Und wenn ich es mir so überlegte, gab es nur noch einen einzigen Grund, andere einzuweihen. Doch Petra Kurz konnte Gedanken lesen. Ich habe sie nicht getötet. Es war ein Unfall. Das sollen die griechischen Götter entscheiden. Aber es ist schon ein seltsamer Zufall, dass diese Holländerin, die sie bei Papandreou kennenlernten, schwarzhaarig und unvorsichtig zugleich war. Es war ein Zufall. Oder Schicksal, oder was auch immer. Wir mieteten uns ein Boot und fuhren in eine Bucht. Sie kletterte auf den Felsen herum und stürzte ab. Sie war auf der Stelle tot. Ich schleppte sie in das Boot und wollte zurückfahren. Ihr Gesicht war völlig zerschmettert. Und da fielen mir plötzlich Papandreous Worte wieder ein. Und was hat der alte Grieche an Weisheiten von sich gegeben? Ich habe ihm von meinem Mann erzählt, von meinem Leben. Und er fragte mich, ob ich nicht noch einmal von vorne beginnen möchte, mit neuer Identität und so. Er hätte Freunde, die die nötigen Papiere besorgen würden. Und als Gegenleistung würden sie seinen Strand verschönern. Papandreou verehrt Frauen, aber er liebt junge Männer. Er erwartet keine Gegenleistung. Und auf dem Boot haben sie dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Petra Kurz ist tot, es lebe Petra Kurz, oder wie immer sie jetzt auch heißen mögen. Ich erhalte die Papiere morgen. Wie wär's, Maloney? Wollten Sie nicht auch schon mal ganz von vorne beginnen? Eines Morgens plötzlich als anderer erwachen? Ich hatte mal einen Albtraum. Als ich aufwachte, glaubte ich, ich sei Boris Becker. Wär doch fantastisch. Das war vor 15 Jahren. Damals wusste ich noch nicht, dass ich einmal ein berühmter Tennisspieler werden könnte. Und so schlief ich wieder ein und erwachte wieder als Maloney. Es ist nie zu spät. Da hatte sie allerdings recht. Wir machten es uns noch eine Weile am Strand gemütlich, dann suchten wir eine kleine Pension. Man soll die Leichen so nehmen, wie sie kommen. Und diese war eine äußerst attraktive. Ich blieb noch eine Weile in Griechenland, dann ließ ich Petra, oder besser Nanna, so hieß sie jetzt, allein in ihrem neuen Leben. Ihrem Mann erzählte ich die Geschichte von einem tragischen Unfall. Er wird sie in guter Erinnerung behalten. Ich besuchte Nanna noch ab und zu. Dann verloren wir uns aus den Augen. Seither trinke ich im Herbst manchmal Uso. Er ist ganz gut, wenn man ihn mit zwei Whiskys nachspült.